8.11 Uhr ist es, 11 Minuten nach 8 Uhr an Deutschlandradio Kultur, Studio 9. Lassen Sie uns mal ein bisschen Zeitmaschine spielen, zurück ins Jahr 1992. Da war Helmut Kohl 10 Jahre lang schon Kanzler dieses unseres Landes. Und wenn Sie damals schon wacher Zeuge des Politischen waren, dann erinnern Sie sich vielleicht schon, damals konnte man ihn überhaben. Wie das im Jahr 1959 war, nach 10 Jahren Adenauer, das kann ich nur erahnen. Aber was, wenn wir wieder im Heute sind, überraschend ist, nach 10 Jahren Angela Merkel an der Spitze des Landes scheint es eins noch nicht zu geben, ein Überdruss an dieser Frau. Das könnte sich vielleicht noch ändern, denn wenn der Spiegel recht hat, dann kommen noch einmal ein paar Merkel-Jahre dazu. Offenbar will sie im Jahr 2017 nochmal antreten. Darüber, aber nicht nur darüber, spreche ich jetzt mit Stefan Maas in unserem Hauptstadtstudio. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Maas, Merkel Unlimited, das dürfte auf jeden Fall erstmal die Union freuen, oder? Ja, auf jeden Fall, denn man muss schon sagen, Angela Merkel ist auf jeden Fall das Pfund, mit dem die CDU wuchern kann. Wenn man zum Beispiel auf die Landtagswahlen schaut, da hat die CDU bei den letzten Malen nicht so besonders gut abgeschnitten, während im Bund, da hat sie ja nun ganz klar die Nase vorn und hängt alle anderen Parteien ab. Es gibt sogar eine Umfrage, die sagt, wenn jetzt wieder gewählt würde, dann könnte die Union sogar auf eine absolute Mehrheit kommen, also hat alleine so viele Stimmen wie alle anderen Parteien zusammen. Und das kann man ganz klar, das sagen auch Wahlforscher und Politikwissenschaftler, das hängt ganz klar an der Kanzlerin, an Angela Merkel, denn die ist wirklich das Zugpferd der Union. Das ist gut für die Union, das ist schlecht für die SPD. Dann nehme ich mal die Interviewäußerung von Thorsten Albig, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, dazu, die er, ich vermute mal, schon ziemlich bereuen dürfte, dass die SPD vereinfacht gesagt bei der Wahl 2017 sowieso keinen Stich hat gegen Merkel. Was bleibt denn der SPD-Wahlziel Juniorpartner? Tja, da muss man sagen, da hat Thorsten Albig der Kanzlerin tatsächlich den roten Teppich ausgerollt. Und er hat ja gesagt, wir müssen uns halt überlegen, ob wir wirklich mit einem eigenen Kanzlerkandidaten antreten oder ob nicht auch schon jede Regierung, an der die SPD beteiligt ist, eine gute Regierung ist. Und damit, wie Sie schon sagen, ist also das Wahlziel Junior ist eigentlich schon ausgegeben. Die Grünen zum Beispiel sagen, damit hat die SPD ganz klar einfach das Ziel aufgegeben, selber regieren zu wollen und hat sich eben mit dem zweiten Platz zufrieden gegeben. Man muss auch sagen, das würde natürlich auch das Ende eines rot-grünen Projekts bedeuten oder vielleicht auch eines rot-rot-grünen Projekts und damit wäre vielleicht auch dauerhaft eine große Koalition festgemacht, die aber ja eigentlich gar keiner will, so wird das hier zumindest in Berlin immer erklärt. Denn die Politik einer großen Koalition ist zwar beständig, aber langweilig, die Opposition ist klein und wenn sich das verstetigt, dann würde das sicherlich zur Politikmüdigkeit auch beitragen. Bleibt eine weitere Nachricht aus dem politischen Berlin. Bundestagspräsident Lammert hat sich zu Wort gemeldet. Der Bundestag möge seine Wahlperiode auf 5 Jahre erweitern, war auch gerade Thema in den Nachrichten, Unterstützung von Petra Pau von den Linken. Jetzt könnte man böse sagen, wenn wir keine große Wahl haben bei der Kanzlerfrage, dann müssen wir auch nicht mehr so häufig wählen. Aber das war bestimmt nicht die Intention. Nein, das war sie tatsächlich nicht. Dieser Vorschlag mit den 5 Jahren, der ist nicht neu. Den hat der Bundestagspräsident schon mehrfach vorgetragen. Seine Begründung ist allerdings tatsächlich nicht, wenn es eine große Koalition gibt, dann brauchen wir nicht mehr so häufig zu wählen. Sondern ihm geht es darum, dass das Parlament tatsächlich arbeitsfähig ist. Denn er sagt, es dauert ungefähr ein halbes Jahr, bis alle Ausschüsse gebildet sind und das Parlament wirklich arbeiten kann. Und dann ist ja irgendwann schon ungefähr ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl geht es wieder in den Wahlkampf. Das heißt, die Zeit, in der der Bundestag wirklich arbeitsfähig ist, liegt so bei ungefähr 2,5 Jahren. Und er sagt, wenn man das Ganze jetzt auf 5 Jahre ausweitet, dann hätte man zumindest 3,5 Jahre wirklich, in denen man Sachpolitik machen könnte. Und er erhofft sich dadurch natürlich auch, dass es mehr Interesse wieder an Politik geben kann. Denn vor diesem Hintergrund muss man das Ganze sicherlich sehen, diese gewisse Politik- oder Politikermüdigkeit auch der Menschen. Da setzt allerdings zum Beispiel Petra Pau, die Sie eben erwähnt haben, ja an und sagt, wenn wir schon auf 5 Jahre erweitern, dann haben natürlich auch die Wähler nur alle 5 Jahre die Chance, sich zu beteiligen politisch. Also sollte man im gleichen Zug, wenn man es schon verlängert, die Wahlperiode, die Legislaturperiode, dann sollte man eigentlich auch mehr Elemente der direkten Demokratie einführen, sowas wie Volksbegehren oder Volksentscheide auf Bundesebene. Das will Lammert aber nicht. Er sagt, also damit würde das politische Gefüge und das politische System in Deutschland dann doch zu sehr durcheinander gerüttelt. Da ist Petra Paus mit dieser Forderung allerdings nicht alleine, denn auch die SPD kann sich das vorstellen, die Grünen können sich das vorstellen und auch das fällt eben wieder zurück auf genau dieses Thema mehr Beteiligung der Bürger und wieder mehr Interesse erzeugen. Stefan Maas aus unserem Hauptstadtstudio, danke Ihnen. 8.15 Uhr ist es, keine wie du, nessuna comité, das ist Sergio Cameriere.